trotzdem aber wächst unter den schwierigsten Verhältnissen, obwohl die Masse des deutschen Volkes ganz unter dem Bann der Silberstreifenpolitik Stresemanns und des Abkommens von Locarno steht, die Bewegung. Sie hat nun auch im Norden Deutschlands richtig Fuß gefasst, wo Bernhard Rust, der früh verstorbene Major Dinklage und Kerl zu ihren ersten Anhängern gehören, wo 1925 die unermüdliche, aufwühlende Werbearbeit von Dr. Josef Goebbels beginnt. Ihm ist die Eroberung des Roten Berlin zu danken. Die Partei setzt 1928 ihre ersten Reichstagsmandate durch. Im September 1930 aber wird die Welt durch den Einzug von 107 Abgeordneten der NSDAP in den Reichstag überrascht. Nun steht die Machtergreifung Hitlers im Bannkreis der Sorgen der parlamentarischen Politiker. Brüning versucht mit aller Energie gegen die Nationalsozialisten vorzugehen. Jede Neuwahl aber zeigt eine Zunahme der Stimmen der NSDAP, obwohl ihr die Werbearbeit sehr erschwert ist. Gegen diese Bewegung wird die Macht der katholischen Kirche ins Treffen geführt, die Einsegnung gefallener Nationalsozialisten wird verweigert. Trotzdem wächst die Bewegung. Unter der Parole »Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft« fallen die Kommunisten über die SA her. Ein Horst Wessel fällt so als Blutzeuge der Bewegung. Aber unter eben dieses Horst Wessels unsterblichen Lied marschiert, die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen, die Bewegung zum Sieg. Was fällt, ruft nur noch neue Anhänger auf, denn aus dem Blut von Märtyrern können nur neue Bekenner herauswachsen. Der Kampf tritt in sein entscheidendes Stadium, als 1932 die Neuwahl des Reichspräsidenten notwendig wird. Hitler als Kandidat der NSDAP beginnt, alle seine bisherigen Versammlungskämpfe steigernd, jene gewaltigen Fahrten im Flugzeug über Deutschland, die ihn vor Hunderttausender deutscher Volksgenossen in allen deutschen Gauen stellen. Die Partei erringt 11,5 Millionen Stimmen. Eine zweite Wahl hat sich als notwendig erwiesen. Noch einmal gelingt es dem Führer, die Stimmenzahl um etwa 2 Millionen zu steigern, obwohl ihm im Hindenburg der populärste Mann gegenübersteht, den das alte Deutschland besitzt. Noch allerdings bleibt das Ziel unerreicht. Bei der Reichstagswahl vom 31. Juli gibt es dann 13,7 Millionen Stimmen und 234 Mandate. Schon ist damals das Kabinett Grüning durch Franz von Papen abgelöst. Dieser macht die noch von Brüning als eine seiner letzten Maßnahmen verfügte Auflösung der SA und SS rückgängig. Hitler aber lehnt es nach der siegreichen Reichstagswahl ab, in das Kabinett Papen etwa als Vizekanzler oder auch als Tribun einzutreten. Er weiß, dass er Deutschland nur retten kann, wenn er ohne Hemmnis aus eigener unbeschränkter Verfügungskraft heraus alle Kräfte, die noch vorhanden sind, wirken lassen kann. Nun wird der Reichstag aufgelöst. Bei den Neuwahlen am 6. November erleidet die Partei einen Misserfolg. Sie verliert 2 Millionen Stimmen. Schon droht eine gewisse Resignation in die Reihen der Parteigenossen einzuziehen. Es wirkt wie ein drohendes Fanal, als Gregor Strasser, einer der ältesten und der angesehensten Unterführer, zurücktritt, nachdem er mit General Schleicher, der als Reichskanzler Herrn von Papen abgelöst hat, Unterhandlungen gepflogen hatte. Aber der Führer kennt kein Verzagen. Nie entschlossener, nie härter als in diesen Krisentagen stellt er mit eiserner Energie die Schlagkraft wieder her, noch ehe sich richtig Zweifel oder Schwäche einstellen können. Trotz der endlosen Kämpfe, trotz des Stimmverlustes bei der Wahl, er glaubt an seinen Sieg und er weiß, die anderen mitzureißen. Strassers Rücktritt und Abfall haben keine Nachwirkungen. Es offenbart sich, dass die Bewegung nur einen Führer kennt, Adolf Hitler. Schon der nächste Wahlkampf, ausgefochten auf dem begrenzten Schauplatz von Lippe, zeigt der Welt, dass die Bewegung die Schwungkraft wiedergefunden hat. Sie steht nur noch stärker da, weil nun überall in den leitenden Stellen der Partei die erprobtesten Treuen des Führers, Hess, an der Spitze sitzen. Und schon hat Hitler die Fäden gesponnen, die eine rasche Lösung der angespannten Lage bedeuten. Geht es mit dem Kabinett Schleicher, das in ewigem Zaudern sich zu keiner Maßnahme entschließen kann, so weiter, dann droht aus dem Millionenheere der Arbeitslosen der Bolschewismus aufzusteigen, dann könnte es für alle, die Deutschland retten wollen, heißen, zu spät. Papen, der sich mit Hitler verständigt hat, weist den Generalfeldmarschall über den Ernst der Lage ins Klare zu setzen. Der Reichspräsident entschließt sich am 30. Jänner 1933, den General Schleicher zu entlassen und Adolf Hitler mit der Bildung des Kabinetts zu betrauen, das unter Führung der Nationalsozialisten auch Männer der Deutschnationalen wie Hugenberg und Gürtner aufweist. Papen wird Vizekanzler. Ein neuer Wahlkampf entbrennt. Der letzte parlamentarische Wahlkampf in Deutschland. Das Ende der Parteien steht bevor. Die Gefahren, denen das Reich durch Adolf Hitler entgangen ist, werden auch dem Unwissendsten klar, als am 27. Februar der Reichstag in Flammen auflodert. Der so oft erprobte Hermann Göring, den Hitler als preußischen Ministerpräsidenten eingesetzt hat, handelt. Der rote Spuk wird in Deutschland niedergeworfen. Die Wahl aber gibt der NSDAP die Stimmenziffer von 17,2 Millionen. Kurz nach dem denkwürdigen 5. März erfolgt auch die Machtergreifung in Bayern, dessen Ministerpräsident Held noch im Wahlkampf die alte Sonderstellung des Landes dem Reich gegenüber betonte. Nun aber zieht Hitler durch die Einsetzung von Reichsstatthaltern in den einzelnen Staaten die Zügel der Reichsgewalt an. Mit dem Partikularismus der Länder, mit dem Missbrauch von Landes- und Stammeseigenart zu Parteimachtzwecken oder denen konfessioneller Politik ist es nun vorbei. Es gibt keine Reichstreue auf Kündigung mehr. Nur der Führer selber kann ermessen, welche Gefahren seine Bewegung in all den heißen Kampfjahren zu bestehen hatte, welche Staatskunst notwendig war, den riesenhaften Apparat der Partei SA und SS, der überall anstieß an die Maschinerie einer ihm feindlich gesinnten Staatsleitung, trotz tausender und täglicher Reibungen auf dem Weg der Gesetzlichkeit zu erhalten und mit dieser Waffe zum Sieg zu kommen, da ja jede Anwendung von Gewalt die staatliche Macht zur erwünschten Vernichtung der Partei entfesselt hätte und selbst ein Sieg der NSDAP in einem solchen Kampf, bei dem ganz gewiss die Kommunisten eingegriffen hätten, nur einen Trümmerhaufen in ihre Gewalt hätte kommen lassen. So hat Hitler unter der Regierung der letzten Kabinette sein politisches Meisterstück geliefert und den Erweis für seine Berufung erbracht, noch ehe er in den Besitz der vollen Macht im Reich gelangte.